Morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So after Paul asked the special request to recognize them, nachdem Paulus die besondere Bitte geäußert hat, sie anzuerkennen, look what he says in verse 16. Sagt er in Vers 16, I urge you to honor and support them. Ich fordere euch auf, sie zu ehren und zu unterstützen. And all those like them who work so diligently for the Lord. Und alle jene, die wie sie so eifrig für den Herrn arbeiten. See, Paul is charging, urging them, challenging them. Paulus drängt sie, er fordert sie heraus. To honor and support everybody who diligently serves the Lord. Jeden zu ehren und zu unterstützen, der dem Herrn so gewissenhaft dient. Very interesting. Sehr interessant. Because when Paul is urging them here, denn so wie Paulus sie hier auffordert, he doesn't just use a word for serving God. Benutzt er nicht nur irgendein Wort dafür, um Gott zu dienen. But he's using a word that means a very hard labor. Sondern er verwendet einen Begriff, der eine sehr harte Arbeit ausdrückt. So these people obviously were not building their own kingdoms. Diese Menschen bauten offensichtlich nicht ihre eigenen Königreiche auf. They were not building their own ministries. Sie bauten nicht ihre eigenen Dienste auf. They were not building a church so they could brag how many members they have in the church. Sie bauten keine Gemeinde auf, um damit zu prahlen, wie viele Mitglieder die Gemeinde hat. They were working extremely hard to diligently serve one and one only, that was the Lord. Sie arbeiteten extrem hart, um unablässig einem und nur einem zu dienen, nämlich dem Herrn. And those are the ones that the Bible says we are supposed to. To honor and support. Die Bibel sagt, dass wir diejenigen ehren und unterstützen sollen. That's something we always have to remind ourselves. Daran müssen wir uns selbst immer wieder erinnern. I have kept it like this for as long as I remember, since I've started to serve God. Solange ich mich erinnern kann, seit ich angefangen habe, Gott zu dienen, to honor all those who truly diligently serve the Lord. Habe ich es so gehalten, all diejenigen zu ehren, die wirklich eifrig dem Herrn dienen. That's my job. That's what the Bible commands me to do. Das ist meine Aufgabe. Das ist es, was die Bibel mir aufträgt. But at the same time, never for me who diligently serves the Lord to seek honor. Gleichzeitig aber strebe ich niemals nach Ehre, wenn ich dem Herrn fleißig diene. I know leaders who always seek to be honored. Ich kenne Leiter, die immer danach streben, geehrt zu werden. If I have any say in their lives, I will tell them you are doing it all wrong. Wenn ich in ihrem Leben ein Wörtchen mitzureden hätte, dann würde ich ihnen sagen, ihr macht das ganz falsch. It's not your job to seek honor, it's the job of the people to honor you. Es ist nicht eure Aufgabe, nach Ehre zu streben, es ist die Aufgabe der Menschen, euch zu ehren. But if they don't, it's not your problem, they lose, not you. Wenn sie das aber nicht tun, ist das nicht euer Problem, dann haben sie verloren, nicht ihr. But anybody who you meet who diligently serves the Lord, you're supposed to honor them too. Du sollst aber jeden, den du triffst, der fleißig dem Herrn dient, ehren. Now we see this beautiful human side of Paul that I personally like a lot. Hier sehen wir diese schöne menschliche Seite von Paulus, die ich persönlich sehr mag. So let's talk a little bit about that powerful great apostle. Lass uns ein wenig über diesen mächtigen großen Apostel sprechen. You see, the apostle understood like nobody I have ever met. Dieser Apostel hat verstanden, und ich habe nie jemanden je getroffen. Or nobody that I know of. Oder kenne jemanden. He is firmly sure of the sufficiency of Jesus Christ. Der so entschieden fest überzeugt ist, dass Jesus Christus genügt. In all the tribulation after he cried out to God for deliverance, he accepted. In all der Bedrängnis, nachdem er zu Gott um Befreiung geschrien hat, sagt er, Your grace is sufficient. Thank you, I'm satisfied. Deine Gnade ist ausreichend. Ich danke dir, ich bin zufrieden. Paul had such a close relationship with Jesus. Paulus hatte so eine enge Beziehung zu Jesus. Paul said, "Everybody has forsaken me, but the Lord stood at my side." Paulus sagt, alle haben mich verlassen, aber der Herr stand an meiner Seite. Nobody like Paul taught us. Kein anderer als Paulus selbst lehrt uns, that through Christ we can do everything. Dass wir durch Christus alles tun können. In Christ we have everything. Dass wir in Christus alles haben. And he is enough. Und dass er genug ist. That is the message that the Apostle Paul gives us throughout the different letters. Das ist die Botschaft, die uns der Apostel Paulus in seinen verschiedenen Briefen vermittelt. So Paul obviously lived in such a dependent upon Jesus himself. Paulus lebte offensichtlich in einer solchen Abhängigkeit von Jesus selbst. But look what he says here in verse 17. Schau, was hier in Vers 17 sagt. I was delighted when Stephanus, Fortunus and Achaicus arrived. Ich habe mich sehr über die Ankunft von Stephanas, Fortunatus und Achaicus gefreut. For they've made up for your absence. Denn sie haben eure Abwesenheit wettgemacht. I mean, look at this. Schau mal. There were three guys, Stephanus, Fortunatus and Achaicus. Da waren drei Männer, Stephanas, Fortunatus und Achaicus. And they were part of that very church in Corinth. Und sie gehörten genau zu dieser Gemeinde in Korinth. And Paul is real human, honest enough to say. Paulus ist so menschlich und ehrlich genug zu sagen. But when they arrived, I was so delighted. Dass sich riesig gefreut hat, als sie kamen. Jesus was enough for Paul. Jesus war genug für Paulus. But he also understood that he needed the parts of the body around him that God wanted him to be with. Er verstand aber auch, dass die Teile des Leibes sich herum braucht, mit denen Gott ihn zusammen haben will. So he shows his normal humanity that I need people too. So zeigte seine unverstellte Mitmenschlichkeit, dass auch Menschen braucht. But do you know what impresses me in that sentence more than he was delighted to see these three guys? Weißt du, was mich aber mehr beeindruckt an diesem Satz als die Tatsache, dass sich freute, diese drei Männer zu sehen? Look, he says, for they've made up for your absence. Sagt, denn sie haben eure Abwesenheit wettgemacht. Do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? Paul missed the Corinthians. Paulus hat die Korinther vermisst. How can you miss a church like this? Wie kann man eine Gemeinde wie diese vermissen? How can you miss fellowship with people who live in sexual immorality? Wie kann man die Gemeinschaft mit Menschen vermissen, die in sexueller Unmoral leben? Fight in front of a human court with each other? Die sich vor einem menschlichen Gericht miteinander streiten? Who are full of selfishness? Die voller Egoismus sind? Who get drunk in the meeting while the others are starving and hungry and have nothing to drink? Die sich in der Versammlung betrinken, während die anderen hungern und nichts zu trinken haben? Paul says, I missed you guys so much, at least three of you helped me come over my longing for you. Paulus sagt, ich habe euch so sehr vermisst, wenigstens drei von euch haben mir geholfen, meine Sehnsucht nach euch zu überwinden. If this doesn't show the heart of love of Paul. Wenn das nicht das liebende Herz des Paulus zeigt. Most of us would have probably written. Die meisten von uns hätten wahrscheinlich geschrieben. Well, thank God I don't have to see you in your future. I'm just going to write a letter and don't talk to me again. Oh, Gott sei Dank muss ich euch in nächster Zeit nicht sehen. Ich werde einfach einen Brief schreiben und mich nicht mehr melden. No. Nein. Paul missed them. Paulus hat sie vermisst. You know why? Weißt du warum? He learned to walk in true love. Hat gelernt, in wahrer Liebe zu leben. See you guys tomorrow. Bis morgen.